Wir trafen uns am nächsten Nachmittag in einem Café. Hermine saß schon dort, als ich kam, und zeigte mir lächelnd eine Zeitung, in der sie meinen Namen entdeckt hatte. Bist du das? Dieser Schädling und vaterlandslose Geselle? Na, da hast du dir ordentlich Feinde gemacht, Harry. Ärgert dich, was sie schreiben? Ach nein, ich bin daran gewöhnt. Ich habe ein paar Mal die Meinung geäußert, wir alle, jedes Volk und sogar jeder einzelne Mensch, müssten, statt uns mit verlogenen politischen Schuldfragen zu beschwichtigen, bei uns selbst nachforschen, wie weit wir mit am Krieg und an allem anderen Weltelend schuldig seien. Nur so könnte vielleicht der nächste Krieg vermieden werden. Das verzeihen Sie mir nicht, denn natürlich sind Sie selber vollkommen unschuldig. Der Kaiser, die Generäle, die Großindustriellen, die Politiker, die Zeitungen. Niemand hat sich das Geringste vorzuwerfen. Niemand hat irgendeine Schuld. Man könnte meinen, es stehe herrlich um die Welt, nur liegen ein Dutzend Millionen totgeschlagener Menschen in der Erde. Aber weißt du, Hermine, wenn solche Schmähartikel mich auch nicht mehr ärgern können. Manchmal machen sie mich doch traurig. 2/3 von meinen Landsleuten lesen diese Art von Zeitungen, werden jeden Tag verhetzt, unzufrieden und böse gemacht. Es hat keinen Sinn, irgendetwas Menschliches zu denken, zu sagen, zu schreiben. Es hat keinen Sinn, gute Gedanken in seinem Kopf zu bewegen. Auf 2, 3 Menschen, welche das tun, kommen Tag für Tag 1000 Zeitungen, Zeitschriften, Reden, öffentliche und geheime Sitzungen, die alle das Gegenteil anstreben und auch erreichen. Natürlich wird es wieder Krieg geben. Man braucht keine Zeitungen zu lesen, um das zu wissen. Darüber kann man natürlich traurig sein, aber einen Wert hat das nicht. Es ist gerade so, wie wenn einer darüber traurig ist, dass er trotz allem, was er dagegen tun mag, einmal wird sterben müssen. Mit solchen Wahrheiten wie der, dass wir doch alle bald sterben müssen und also alles Wurst und egal ist, macht man das ganze Leben flach und dumm. Sollen wir denn auf allen Geist, auf alle Menschlichkeit verzichten? Den Ehrgeiz und das Geld weiter regieren lassen? Und bei einem Glas Bier die nächste Mobilmachung abwarten? Nein, das sollst du nicht, Harry. Das Leben wird auch nicht dadurch flach und dumm, dass du weißt, dass dein Kampf erfolglos sein wird. Sind denn Ideale da, um erreicht zu werden? Leben wir Menschen, um den Tod abzuschaffen? Nein. Wir leben, um ihn zu fürchten und dann wieder zu lieben. Und gerade seinetwegen glüht das bisschen Leben manchmal eine Stunde lang so schön. So, und jetzt sei brav, Harry, und geh mit mir einkaufen. Dann bekommst du heute noch deine erste Tanzstunde. Stopp, so geht das nicht, Harry. Wie steif du dich bewegst. Geh doch einfach vor dich hin, wie wenn du spazieren gehst. Was sagst du so leicht? Ich bin schon richtig heiß vor Anstrengung. Tanzen ist, wenn man es kann, genauso einfach wie das Denken. Und zu lernen ist es viel leichter. Mir fehlt einfach die nötige Unschuld. Der Leichtsinn und der Schwung, um tanzen zu lernen. Warte ab. Beim nächsten Mal geht es schon viel besser. Und siehe da, beim nächsten Mal ging es in der Tat besser und begann mir sogar Spaß zu machen. Und am Schluss der Stunde behauptete Hermine, den Foxtrott könne ich jetzt. Und darum gehen wir beide morgen zum Tanztee ins Hotel Balance. Um Himmels Willen, Hermine, auf gar keinen Fall. Nicht in ein öffentliches Restaurant. Hör mal, Harry, was hast du mir versprochen? Hast du dein Gehorsamsgelübde schon vergessen? Na also. Im Hotel Balance spielte eine kleine Kapelle. Es wurde Tee und Whisky serviert. Ich versuchte, Hermine zu bestechen, setzte ihr Kuchen vor und bestellte eine Flasche Wein, aber sie blieb unerbittlich. Du bist heute nicht zum Vergnügen hier. Es ist Tanzstunde. Ich musste 2, 3 Mal mit ihr tanzen und dazwischen machte sie mich mit dem Saxophonbläser bekannt. Einem dunklen, schönen, jungen Menschen von spanischer oder südamerikanischer Herkunft. Pablo spielt alle Instrumente und er spricht alle Sprachen der Welt. Nein, Hermine, nicht alle. Aber fast. Du übertreibst immer. Zu meiner eigenen Verwunderung empfand ich gegen den harmlosen, hübschen Musikanten etwas wie Eifersucht. Nicht Liebeseifersucht, denn von Liebe war ja zwischen mir und Hermine gar nicht die Rede. Aber er schien mir des Interesses, ja Verehrung, die sie für ihn zeigte, nicht so recht würdig zu sein. Schön ist er ja, aber es steckt nicht viel dahinter. Hermine wurde ein ums andere Mal zum Tanz gebeten. Ich blieb allein und missmutig beim Tee sitzen und hörte der Musik zu, einer Art von Musik, die ich bisher nicht hatte ausstehen können. Lieber Gott. Und in dieser Welt, die ich bisher so verachtet und vermieden habe, soll ich nun heimisch werden. Ich, ein alter, scheuer und empfindlicher Sonderling in dieser glatten Klischeewelt der Marmortischchen. Jazzmusik, Kokotten und Handlungsreisenden. Harry, was machst du für ein Gesicht? Du bist nicht hier, um herumzusitzen, du sollst tanzen, los! Gib dir einen Ruck! Aber ich kenne ja niemanden! Das ist auch nicht nötig. Ist denn kein Mädchen da, die dir gefällt? Doch, schon. Die da drüben in dem Samtkleid mit den kurzen, blonden Haaren. Dann geh hin und fordere sie auf. Ein alter, steifer Trottel, der nicht einmal tanzen kann. Sie würde mich ja auslachen. Ob ich dich auslache, ist dir natürlich einerlei. Was für ein Feigling du bist. Ausgelacht zu werden riskiert jeder, der sich einem Mädchen nähert. Das ist der Einsatz. Also, riskiere, Harry. Und im schlimmsten Fall lass dich eben auslachen. Sonst ist es mit meinem Glauben an deinen Gehorsam vorbei. Bitte, worauf wartest du noch? Beklommen stand ich auf und ging auf das schöne blonde Mädchen zu. Darf ich bitten? Ich bin eigentlich nicht frei. Aber mein Tänzer ist wohl in der Bar hängen geblieben. Na, kommen Sie. Ich umfasste sie und tat die ersten Schritte, noch ganz verwundert darüber, dass sie mich nicht weggeschickt hatte. Oh, Entschuldigung. Hat nicht wehgetan. Sie merkte gleich, wie es mit mir stand und übernahm die Führung. Sie tanzte wunderbar. Und für Augenblicke vergaß ich all meine Tanzpflichten und Regeln, schwamm einfach mit in der Bewegung, fühlte die straffen Hüften, die raschen, geschmeidigen Knie meiner Tänzerin und schaute ihr in das junge, strahlende Gesicht. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, falls Sie es nicht ohnehin schon gemerkt haben. Ich tanze heute zum ersten Mal in meinem Leben. Dafür geht es aber doch schon sehr gut. Finden Sie wirklich? Na, aber ja. Daran sind doch nur Sie schuld. Sie sind eine wunderbare Tänzerin. Danke. Ich muss jetzt wieder an meinen Tisch zurück. Oh, wie schade.